7. Betonung üben. Sprechen Sie nach, bitte. Orangen, bitte. Ein halbes Kilo Orangen, bitte. Ich hätte gern ein halbes Kilo Orangen, bitte. Salami, bitte. 200 Gramm Salami, bitte. Ich hätte gern 200 Gramm Salami, bitte.